قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ Evel İslam anlayayım mı ola? Allahu Akbar, dan zal er bitte naar voren komen. Allahu Akbar! En bij de vrouwen, op wel is er iemand die islam aannemen wil? Kom bitte naar voren, inshallah. Sheikh Abu Sa'd, enter. Inshallah, geliefd is dit. توجد عين امرأة هي تسلم ولا إن شاء الله الله أكبر ما شاء الله هذا أسلم هو يريد أن يسلم على الأهل أن يسلم عليه إن شاء الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله بارك الله فيك يا بني يلا قول لابد تمسك وتخليه عشان صوتك لا يصل ما شاء الله قل زاك اشهد اشهد ان لا اله الا اله الا الله الا الله وان محمدا وان محمدا رسول الله رسول الله الحمد لله الله اكبر könnt ihr dem Bruder gleich nochmal gratulieren inshallah الله اكبر und wie ist mit der Frau hat die das Mikrofon in der Hand wie ist das mit der Frau Beim nächsten Mal müsst ihr viele Nicht-Muslime mitbringen, inshallah. Weil viele haben heute gedacht, wenn auf Arabisch geredet wird, wird vielleicht viele nicht so bewegen. Aber Alhamdulillah. Über Telefon machst du das. Über Telefon? Wird Mikrofon angemacht. Inshallah. Im Rat schon allein. Ja, hier ist noch eine Schwester, inshallah, die Islam annehmen will. Alhamdulillah. Okay. Sheikh. Der Sheikh macht die Shahada vor, sagen inshallah. Die Schwester weiß schon, was damit gemeint ist? Ja. Okay, dann wird der Sheikh das vorsagen, dann bist du offiziell Muslimin, inshallah. Okay. Kuli, ashadu. أشهد أن لا إله لا إله إلا الله إلا الله وأن محمدا وأن محمدا رسول الله رسول الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله wieder zwei glückliche die sich inshallah vor der Hölle gerettet haben möge Allah sie segnen Möge Allah sie festigen. Möge Allah sie ins Paradies führen. Gibt es noch jemanden hier, der Islam annehmen will? Gibt es noch jemanden, der zu den Glücklichen gehören will? Hier gibt es noch einen. Noch jemand? Du bist doch schon Muslim, oder? Ach so. Shayun Akhar. Die Brüder haben gerade direkt die DVDs hier hergestellt, produziert und die werden vorne für 5 Euro verkauft, inshallah, ja? Was macht der? Ah, das ist für dich ein Geschenk? Inshallah, hast du das schon? Guck mal, wir bleiben im Kontakt, inshallah. Das andere ist für die Schwester.